Ossi ist tot. Oskar Winter? Ja, heute Nacht. Der Historiker Josef Maria Stachelmann erhält eine schreckliche Nachricht. Ossi ist tot? Sein alter Freund Oskar Winter, Oberkommissar von der Hamburger Kripo, ist tot. Woran ist er gestorben? Er hat wohl Gift geschluckt. Komische Akten. Flugblätter. Irgendetwas aus Heidelberg. Altes Zeug. Ihr Name taucht auch darin auf. Ach. Stachelmann hat in den 70er Jahren mit Ossi Winter in Heidelberg studiert und an die Revolution geglaubt. Heidelberg. Wie lang ist das her? Warum hat er dieses Zeug ausgegraben? Es wird ja wohl nicht all die Jahrzehnte auf dem Schreibtisch gelegen haben. Alle Indizien sprechen für Freitod. Doch Stachelmann hat seine Zweifel. Er fasst einen Entschluss. Ich muss nach Heidelberg. Stachelmann verfolgt die Spuren von Ossi Winter und begibt sich in seine eigene Vergangenheit. Welche Rolle spielt ein Verbrechen, das fast 30 Jahre zurückliegt? Knie dich hin. Los! Ihr seid wahnsinnig, Verräter. Nein! Schatten des Wahns. Krimi-Hörspiel von Christian von Dittfurt. Der dritte von vier Fällen um den ermittelnden Historiker Josef Maria Stachelmann. Zu hören im Podcast Krimi-Hörspiel in der Deutschlandfunk-App.